Herzlich willkommen zur ersten Frequency-Ausgabe in diesem neuen Jahr, in 2011. Und ja, auch dieses Jahr gibt es hier einmal im Monat freie Musik aus dem Netz. Und die dürft ihr nicht nur kostenlos herunterladen, sondern auch weitergeben. Denn alle Musiker, die hier gespielt werden, haben sich nämlich dazu entschieden, freie Lizenzen für die Veröffentlichung ihrer Musik zu nutzen. Und verbreitet wird die Musik bzw. die Songs von speziellen virtuellen Labels, und zwar den Netlabels. Und die werden hier vorgestellt. Soweit nochmal kurz zur Erklärung dieser Sendung. Was genau ihr mit der Musik dann alles machen dürft, steht bei uns im Netz unter jedem gespielten Song dieser Sendung, und zwar auch gleich samt Download und Infolink. All das gibt's auf byte.fm/magazin. Aber nun jetzt auch mal zur Musik. Die kommt ja wie gewohnt hier bei Frequency aus fast jeder Ecke der Welt, und zwar zu Beginn dieser Sendung aus Indonesien. Elka Strelka mit Glitch of Dream aus Indonesien, diese Band. Und zwar aus der ehemaligen Trümmerstadt Bantul. Die wurde nämlich 2006 bei dem Erdbeben ja fast komplett zerstört. 80% der Häuser dort angeblich zerstört. Vielleicht hat ihr Debütalbum auch deshalb so viel mit Erinnerungen, Zerstörungen und Träumen zu tun. Einige Songs sind in englischer Sprache, wie auch der eben gehörte. Der Großteil ist jedoch auf Indonesisch. Deshalb ist das alles, was ich bis jetzt gerade so erzählt habe, auch mehr oder weniger ja eine Art fragmentarische Interpretation, denn sie basiert eigentlich nur auf einer Google-Übersetzung der Release-Info und die sind ja, wie man vielleicht schon weiß, nicht immer ganz so verlässlich. Belka Strelka jedenfalls kann man auch ohne indonesische Kenntnisse erklären, denn Belka und Strelka waren nämlich neben der berühmten Laika die ersten Hunde im Weltall. Und da merkt man auch schon, die Indonesier wissen sehr gut zu verwirren und ja, das ein oder andere Augenzwinkern können sie sich auch nicht ganz verkneifen. Sehr viel rätselhafter ist da schon wiederum der Albumtitel, denn laut dieser Google-Übersetzung ist der Name nämlich Intruders, geheimnisvoll und Strange Voices of the Chamber. Warum Google da jetzt irgendwie Deutsch und Englisch zusammenpackt, obwohl man ihm sagt, übersetze bitte Indonesisch in Deutsch, ja, bleibt irgendwie offen. Aber nun gut, dafür fällt Google die Übersetzung des nächsten Songs sehr viel leichter. Der heißt nämlich im Original Lyrik Untuk Lagu Pop, übersetzt ein Lied über Pop, ein Popsong also. Tinggal di hutan yang gerimis. Detektorarbeit FM. Amore, die Liebe von Nico, einer Band aus Eindhoven, deren Stil man wohl am besten mit dem Begriff des Noise Pop umschreiben kann. Das tun sie auch selbst, beziehungsweise ihr Netlabel Beep Beep Backup the Truck. Man muss allerdings dazu sagen, dass das eben gehörte Stück zu den eher ruhigen ihrer Sammlung gehört. Zwei EPs hat die Band bisher draußen. Die aktuelle heißt Friends and Family und die steht im freien Netz bei dem Utrechter Netlabel Beep Beep. Genauso auch die EP ihrer Labelkollegen Moon and Sun, The Wild Things heißt die EP und daraus hören wir einen Titel, der fast genauso heißt, Where the Wild Things Are. The Wild Things Are, wo die wilden Dinge sind, beziehungsweise falls sich der Song an dem berühmten Kinderbuch orientiert, dann wäre die passendere Übersetzung wohl, wo die wilden Kerle wohnen. Ob das so ist, behält die Band für sich. Moon and Sun, wie gesagt, die Band, von der stammt dieser Song. Dahinter steckt eigentlich nur die Schwedin Monika Tormell. Sie hat allerdings in Amsterdam Unterschlupf und Bandkollegen gefunden. Insofern ist Moon and Sun mittlerweile mehr als ein schwedisches Soloprojekt. The Wild Things, ihre Debüt-EP, erschien als freier Download und optional auf 10-inch Vinyl für die Liebhaber unter euch. Wer über den Kauf einer Schallplatte jetzt nachdenkt, nach dem eben gehörten Song, der bekommt nochmal knapp 3 Minuten Bedenkzeit, denn wir hören einen weiteren Track. Salt and Indigo von Moon and Sun. Salt and Indigo, all around, mirrors in the sun, slaves go blind for the sake of gold and titles they died, so the price was finally paid, the head was never we will rise from below. Waren das mit Salt and Indigo. Eine wirklich wunderbare Band, wie ich finde, die an viel Großes erinnert. Bad for Lashes fallen mir da ein, Cat Power und auch die ja erst kürzlich gehypten Warpaint. Mal schauen, wo es Moon and Sun so hinverschlägt in ja, diesem Jahr. Uns verschlägt es nun auf jeden Fall erstmal nach Ungarn in die Hauptstadt Budapest. Dort ist nämlich eines meiner Lieblings-Netlabels beheimatet, und zwar Buda Beats. Und die haben 2010 ein Album veröffentlicht, das ich, ja, muss man eigentlich sagen, sträflichst unter den Tisch hab fallen lassen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Zum Glück habe ich es kürzlich nochmal entdeckt, denn sonst wären mir wirklich ein paar, ja, Dutzend wunderbarer Mashups und Remixe entgangen. Zum Beispiel dieser hier, Simply Bootyful von X-Friendly. Und die ersten Takte verraten ist, dahinter versteckt sich ein Remix des Al Green-Klassikers Simply Beautiful. If I gave you my love, I tell you what I do. I'd expect a whole lot of love out of you. To be good to me, I'm gonna be good to you. There's a whole lot of things you and I could do. Yeah. I was writing there. Sad girl, yeah, that I cares, baby, baby, baby. I could say about you, girl. I could say that I... Ist das nicht wunderbar? X-Friendly mit Simply Bootiful von der Buddha Booty Compilation. Und die ist voller Remixes und Mashups von Soul, Funk und Jazz-Klassikern. Erschienen ist das Ganze bei dem ungarischen Netlabel Buddha Beats, wo auch erst in der vergangenen Woche eine neue Release das Licht der Welt erblickte, und zwar von Suhoff, ein ja, nicht unbedingt unbeschriebenes Blatt bei Buddha Beats. Immer ein Garant für launchig, jazzige Beats. Wir hören Hardbox von der gleichnamigen Hardbox LP. FM in eigener Sache. Die Mitgliedschaft im Verein Freunde von Byte FM gibt es ab sofort auch zu verschenken. Für 50 Euro bzw. 30 verschenkt ihr den Zugang zum Byte FM Archiv und der Beschenkte nimmt teil an exklusiven Verlosungen von Konzertkarten und CDs. Die Urkunde zum Einpacken schicken wir euch mit der Post. So einfach geht Freundschaft verschenken. Über den Menüpunkt Freunde von BYTE.FM auf der BYTE.FM Homepage. Was für wunderbar fragile Klänge. We Are Friends von Nogaro alias Sébastien Wilkin aus Belgien. Erschienen ist dieser Song auf seiner Domestic Colors EP und zwar bei dem ebenfalls aus Belgien stammenden Netlabel Tripostal. Aktuell gibt es dort eine Compilation als freien Download. Porträt Nummer 2 heißt das gute Stück und darauf sind sehr melancholische Songs aus absolut unterschiedlichsten Teilen dieser Welt. Aus Belgien zum Beispiel, aus England oder auch aus Chile. Aber vorerst gehen wir nach Frankreich und zwar zu Julie Dos, einer Songschreiberin aus Lille. Und von dieser hören wir But You Were Already Gone. Could be my god or my fantasy tonight. Can't believe that it's just you. I'm like a fool. I can't keep cool. And you are confusing my head. Would you come with me to have some good time? I wanna hear you crying for love. You don't know a little thing that can keep you satisfied. A kiss is nice, but it's not enough, sweetheart, for me. Song tonight, but you were already gone. I came to the street that you passed by, but you were already gone. I came to Lolia's house, but you were already gone. This crush, this flame is already gone. Music, yes I do. Let's talk about sex. Woman or man? What do you think about? Come on, you know what I mean. Tonight, but you were already gone. I came to the street you passed by, but you were already gone. I came to Lolia's house, but you were already gone. This precious, precious place is already gone. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Beautiful, beautiful. Να τους αρέσει να γοζάμε μας κόμμα. But You Were Already Gone von Julie Doss aus Lille, Frankreich. Die zweite Ausgabe der Portrait Compilation beherbergt diesen Song. Herausgebracht wurde die vom belgischen Tripostal Netlabel. Und von dieser Sammlung stammt auch der nächste melancholische Popsong, und zwar The Organs von The Boy and the Echo Choir aus Frankreich. Blowing in our minds. Boy and the Echo Choir, die einem hier die Melancholie nur so um die Ohren zaubern. Ganz wunderbar. The Organs hieß dieses Stück, zu finden auf der aktuellen Compilation aus dem Hause Tripostal. Links dorthin gibt's bei uns im Netz und zwar auf byte.fm/magazin. Nun geht's stimmungstechnisch ein bisschen bergauf, denn weiter geht's mit Fuse Lab bzw. Jumble, einem Netlabel, das die Grenzen zwischen Dubstep, Hip-Hop und ja, sonstigen elektronischen Klängen auslotet. Ende Dezember erschien dort eine erste Compilation mit eben diesem Ziel. Wir hören zwei Tracks von Lomo Volokno und 813. We'll be right back. FM. Future Beats nennen das die Macher des Netlabels FuseLab Jungle 813. Ein junger Künstler aus Moskau, von wo aus gerade eine, ja, noch, Betonung auf noch, überschaubare Instrumental-Hip-Hop-Szene die Welt erobert. Zumindest im Netz. Auch die Kollegen von Pitchfork Media wollen das bereits erkannt haben. Zumindest würdigen sie bereits einige Künstler dieser neuen Szene. Neben Era Broadcast nun also noch ein Netlabel, das sich speziell dieser russischen, ja, wie soll man es nennen, Future Beats, Dubstep, Breakbeat, Breakcore, 8-Bit-Hip-Hop-Mischung widmet. FuseLab Jungle heißt das Ganze, sollte man definitiv im Auge behalten für 2011. Da wird sicherlich noch einiges kommen. Das finden übrigens auch die Macher von netlabelism.com. Das Net-Audio-Magazin hat nämlich die Rejumble-Compilation zur Release des Monats gekürt. Außerdem hat das Magazin auch auf den folgenden Track verwiesen, mit dem ich mich nun verabschieden werde. Er stammt von im Original von Small Radio, heißt Leaf-Shaped Feelings und kommt hier im Remix von einem gewissen Seventh Gear daher. Zu finden ist das Ganze bei dem Kölner Netlabel Rack 72. Verlinkt ist der Track genauso wie alle anderen Songs dieser Sendung bei uns im Netz auf byte.fm/magazin. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich bin Christian Grasse und hiermit raus. Tschüss!